Deutschlandfunk. Rock etc. Eine hart zu packende Band, live wie im Studio. Ihre musikalischen Einflüsse sind vielfältig. I love country music. Yeah, totally. Straight up. Like Slim Whitman. Oh, love that song. The Indian Love Call from Mars Attack. Yeah. Hank Williams. Bob Wills and the Texas Playboys, you know, like, so we have a lot of country influences being from Shreveport and the East Texas, the Texan region too. Country-Einflüsse sind für Musiker aus Shreveport, Louisiana und dem angrenzenden östlichen Texas ganz normal, sagt Sängerin AJ Haynes. Im August waren sie zum ersten Mal in Deutschland. The people were incredibly receptive. I mean, I feel like we get the best of the best, you know? At a lot of concerts. Die Leute waren unglaublich aufgeschlossen. Ich habe das Gefühl, dass wir bei vielen Konzerten einfach das tollste Publikum überhaupt haben. Selbst wenn nicht alle Leute hier getanzt haben, konnte man mitkriegen, wie sie innerlich vibrierten. Alles an ihnen war auf die Musik konzentriert. Wir wissen das sehr zu schätzen. Gospel aus der Rockgarage, die US-Band Saratones, eine Sendung von Michael Frank. Im Mai dieses Jahres erschien das Debütalbum der Saratones. Get Gone heißt es. Alle Songs sind Eigenkompositionen. Die meisten sind zwar schnelle, harte Nummern, aber unter der lauten Oberfläche gibt es auch subtile Details zu entdecken. Unerwartete Taktwechsel zum Beispiel oder den Klang eines Glockenspiels. Vor allem sind die Saratones aber eine energiegeladene Liveband in der klassischen Besetzung aus zwei Gitarren, Gesang, Bass und Schlagzeug. Und wenn das Repertoire an Eigenkompositionen am Ende des Konzerts erschöpft ist, gibt es als Zugabe eine wilde Coverversion von Kick Out the Jams, der Hymne an die Hemmungslosigkeit. Drei der vier Saratones kamen schon im Herbst 2013 zusammen, um eine Rockband zu gründen, aber die musikalischen Wahlverwandtschaften hatten ihren Ursprung schon viel früher. In der relativ überschaubaren Musikszene in Shreveport, Louisiana, läuft man sich nämlich zwangsläufig früher oder später über den Weg. Leadgitarrist Connor Davis und Sängerin und Gitarristin A.J. Haynes erinnern sich. Für eine so große Stadt wie Shreveport gibt es eigentlich gar nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten und auch nicht so viele Bands. Es kann sein, dass es freitags nur ein größeres Konzert gibt. Und da geht dann jeder hin und unterstützt die anderen Bands. Die Mitglieder der Saratones kennen sich schon lange. Wir haben seit unserer Jugend in verschiedenen Bands zusammengespielt. Es gibt so die Einstellung, alles selber zu machen. Hauptsächlich, weil es eben gar nicht anders geht. Also hilft man den anderen Bands. Selbst wenn du nicht unbedingt auf deren Musikstil abfährst, unterstützt du einen Freund dabei, sein Ding ans Laufen zu kriegen. Und dann stellt sich heraus, dass dir die Musik doch gefällt. Abgrenzung voneinander und Konkurrenz gibt es hier einfach nicht. Shreveport liegt im Nordwesten von Louisiana, im Süden der USA. Die vier Bandmitglieder trafen sich vor 10 Jahren bei Punkrock-Konzerten, trotzdem haben sie alle unterschiedliche musikalische Wurzeln. Schlagzeuger Jesse Gabriel ist 28 Jahre alt, eines seiner Idole ist der Jazz-Schlagzeuger Elvin Jones. Sein Schlagzeug ist von der Firma Gretsch und angeblich hat schon Swing-Ikone Gene Krupa darauf gespielt. Sagt zumindest der Trommler selbst. Meine Großeltern waren große Jazzfans, aber auch klassisch ausgebildete Musiker. Damit ich an ein Schlagzeug kam, musste ich ihnen versprechen zu lernen, wie man Jazz darauf spielt. Jazz macht Schlagzeugern einfach am meisten Spaß, weil er am anspruchsvollsten ist, aber auch weil man da mehr Freiheiten hat als in anderen Musikarten. Jazz zu spielen hat mir nicht unbedingt beigebracht, mich als Drummer anders auszudrücken. Rockmusik löst halt andere Gefühle in dir aus. Aber musikalischer Ausdruck ist schon wichtig, egal in welchem Stil. Und das Wenige an Jazz, das ich gemacht habe, hat mir dabei geholfen, mich am Schlagzeug wohler zu fühlen und mich selbstbewusster für das eine oder andere zu entscheiden, das ich spiele. Connor Davis ist der Leadgitarrist der Saratones. Er ist ebenfalls 28 Jahre alt. Er kam erst relativ spät zur Gitarre. Lange Zeit sah es so aus, als ob er seinen Lebensunterhalt mit ganz anderer Musik verdienen würde. Well, I started with a classical piano. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, klassische Musik. Das habe ich 13 Jahre lang so ernst genommen. Ich habe an vielen Wettbewerben teilgenommen, bin dafür viel herumgereist. Und ich dachte, dass ich mein ganzes Leben lang Klavier spielen, eine Hochschule besuchen würde und sowas. Eines Tages ließ meine Freundin ihre Gitarre bei mir zu Hause liegen. Ich nahm sie mir und 2 Monate später hörte ich mit dem Klavierspielen auf. Ich habe mir dann Akkorde und die Grundlagen auf der akustischen Gitarre selber beigebracht. Dann brauchte ich aber einen Gitarrenlehrer. Ich habe bei Jerry Beach Unterricht genommen. Der war ein renommierter Blues-Gitarrist und war auch schon mal für einen Grammy nominiert worden. Er hat im Verlauf seiner Karriere mit vielen berühmten Musikern gespielt, mit den Allman Brothers zum Beispiel und mit Johnny Winter. Von ihm habe ich das Blues-Spielen gelernt. Danach habe ich mit allen möglichen Musikstilen experimentiert, Surfrock, Rock'n'Roll. An der Hochschule habe ich 2 Jahre lang klassische Gitarre studiert. Aber das war dann doch nichts für mich. Und ich habe mich für Rockmusik entschieden. Duane Allman, der früh verstorbene Gitarrist der Allman Brothers, ist ein großes Vorbild von Connor Davis. Absolutely. Yeah, I got pretty obsessed there for a while. Ich war eine Zeit lang wie besessen von seinem Spiel. Irgendetwas in seinen Phrasierungen und Melodien ist absolut einzigartig. Sein Sound und sein Spielgefühl kommen direkt aus den Südstaaten der USA. Die Allman Brothers sind eine fantastische Band. Bei ihnen gab es auch Jazz-Einflüsse. Bei uns hat mich Jesse für Jazz interessiert. Ich finde die Kombination von Jazz, Rock und Blues-Elementen sehr interessant. Ich liebe die Allman Brothers und respektiere Duane sehr. Yeah, love the band and respect Duane. Nobody. Chandelier, ein Song vom Debütalbum der Serratones aus dem Jahr 2016. AJ Haynes, die Sängerin und Gitarristin der Serratones, hat den Song als Liebeslied und Solidaritätsadresse an die Frauen im Publikum beschrieben. Trotz ihrer zierlichen Gestalt hat AJ Haynes eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Sie trägt beim Konzert die Haare im Afro-Look und ist ständig in Bewegung. Bei YouTube gibt es aber auch schöne Dokumente ihrer Anfänge als Songschreiberin, allein nur mit ihrer akustischen Gitarre. AJ Haynes wurde vor 28 Jahren in Japan geboren. Nach ein paar Jahren zog sie mit ihrer Mutter in den Süden der USA, nach Louisiana. Ursprünglich kommt ihre Mutter von den Philippinen. AJ Haynes' Weg zum Gesang war vielleicht schon durch die Gene ihrer Mutter vorherbestimmt. Die war Sängerin in einer Bossa Nova Band und ging in Japan auf Tour. Yeah, so my mother is from the Philippines and she left the Philippines and traveled with the band in Japan. That's all I know. Das stimmt, aber ich weiß darüber nicht viel mehr. Sie war eine Zeit lang Profimusikerin und dann zogen wir nach Louisiana um. Meine Mutter schubste mich dann in Richtung Kirchenchor, obwohl sie ganz bestimmt keine Baptistin war und sich in einem sehr fremden Land befand, das so ganz anders als die Philippinen war. Wir waren halt in einer ländlichen Gegend von Louisiana und gingen in eine Baptistenkirche in der Provinz. Da kam schon sehr viel Verschiedenes zusammen. Backwoods Baptist Church, you know, very mixed. AJ Haynes hat im Alter von 6 Jahren angefangen zu singen. In einer Baptistenkirche. You do exactly what the choir director tells you. You sing for a long time. Du hältst dich strikt an das, was der Chorleiter sagt. Und du singst richtig viel. Es gab Trainingscamps, in denen ewig lange gesungen wurde. Heutzutage denkt man automatisch daran, dass Rock'n'Roll von Gospelmusik herkommt. Aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich Gospelsänger anschaut, ist das Rockmusik wirklich sehr ähnlich oder umgekehrt. Da steckt sehr viel Kraft drin. Für mich sind Musiker ja so etwas wie ein Medium. Ich glaube, diese Vorstellung kommt von der Gospelmusik. Kirchengesang ist nicht dazu da, sich selbst zu verherrlichen, aber etwas Glitzer im Namen von Jesus ist schon okay. Die Kirche, in der ich damals sang, war sehr klein, also hatte ich das Gefühl, dass ich einfach für meine Familie sang. Das macht natürlich auch Angst, weil sie doppelt so genau zuhören. Aber wenn du es richtig gut singst, sind sie auch doppelt so stolz auf dich. But they're twice as proud whenever you really do it right. So. AJ Haynes brauchte damals in der Kirche kein Mikrofon, um gehört zu werden. For me, I got a lot of influence from watching the other performers. Ich habe viel gelernt, wenn ich den anderen Sängerinnen und Sängern zugesehen habe. Es sah so aus, als ob sie die Stimme aus dem Boden unter ihren Füßen hervorholten. Es gibt natürlich die Technik, mit der Stütze vom Zwerchfell zu singen. Meine Mutter hat mir ein paar gute Atemtechniken beigebracht. Das hat mir das Leben gerettet, glaube ich. Ich habe beim Singen nie das Gefühl, dass ich mich anstrengen muss. Das hätte ich nicht gern. Ich finde, dass es fließen muss, wie beim Yoga. Du wirst eins mit deinem Atem. Beim Singen sollte es genauso sein, finde ich. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil. Als ich noch in der Kirche sang, sagte mir meine Mutter, ich solle mit meiner Stimme auf die gegenüberliegende Wand der Kirche zielen. Unsere Kirche war klein, Mikrofone waren da gar nicht nötig. Beim Bau dieser Kirchen hat man im Vorhinein an die rein akustische Verstärkung der Stimmen gedacht. Also habe ich mich beim Singen auf diese Wand konzentriert und meine Stimme als eine Art Tunnel dorthin gesehen. And so I would just concentrate on the wall and think of my voice as like a tunnel, you know, hitting it. You can hear it and it wake you like it. Sun vom diesjährigen Debütalbum der Serotones. Das Lied steht in zwei verschiedenen Taktarten, eine Idee, die spontan im Proberaum entstand. Adam Davis ist der Bassist der Serotones. Er ist mit 32 Jahren etwas älter als die anderen drei Bandmitglieder. Er kam im Februar 2014 dazu und damit waren die Serotones komplett. Als Davis einmal gefragt wurde, welchen Musiker er bei einer Zeitreise am liebsten treffen würde, antwortete er Lemmy von Motorhead. Immerhin spielt Adam Davis auch einen Rickenbacker-Bass wie Lemmy. Adam Davis' musikalische Interessen liegen allerdings auch noch ganz woanders. Er kann sich zum Beispiel genauso für Jimi Hendrix begeistern wie für Free Jazz à la Albert Ayler. Allzu viel musikalische Ausbildung habe er dabei gar nicht erhalten, meint er. Aber Kollegen aus der Musikszene vor Ort und seine musikalische Neugier glichen das wieder aus. Not much musical education. Just picking up whatever instrument happens to be in front of me. Ich habe mir einfach jedes Musikinstrument gegriffen, das gerade in Reichweite war. Ich habe vom Zuschauen gelernt, wenn andere Leute spielten. Ich habe von all den Leuten aus der Musikszene von Shreveport viel gelernt. Bei dieser Zeitreisefrage fiel es mir schwer, mich zu entscheiden, ob ich Lemmy oder doch eher Frank Zappa treffen wollte. Zappas Interpretation von Musik ist einfach auf völlig abgefahren. Und mit dieser Einstellung kann ich leichter mit jedem Musikstil klarkommen. Leichter herausfinden, wo ich etwas spielen kann oder wo ich besser Platz für andere lasse. Für Serotones Gitarrist Connor Davis passt diese Achtsamkeit und das Platzlassen für Ideen anderer genau zu ihrer Art, gemeinsam Songs zu schreiben. That's kind of how we, you know, ties into how we write music as well. I mean, it's collaborative in the nature that, you know, that's how we create the songs in the first place, you know. Manche Songs der Serotones entstehen aus langen Jam-Sessions, bei anderen gab es zuerst einen Text von AJ Haynes und ab und zu braucht die Band nur eine Probe, um einen kompletten Song zu schreiben. Welcher Weg auch dahin führt, die Band geht ihn gemeinsam. Manchmal stecken in den musikalischen Arrangements kleine Details, die vielleicht erst einmal unscheinbar wirken. Im Song Tide ist zu Beginn jeder Strophe immer wieder ein hoher, heller Ton zu hören. Gitarrist Connor Davis erinnert sich. Oh yeah, yeah. There's a bell kid in there. Yeah. Yeah. I don't know, we all kind of just did. That was me actually. Yeah. Yeah. And it was very last minute. Die Idee mit dem Glockenspiel kam von mir kurz vor Ende der Aufnahmen. Ursprünglich habe ich von einer der Gitarren so einen glockenartigen Oberton gehört. Ich habe mich schon gefragt, ist da irgendwo eine kleine Glocke dabei? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso schon so etwas da höre, dann lass uns doch ein echtes Glöckchen da einbauen und das unterstützen. I'm already hearing it, so just kind of reinforce that. Coming over, humming like a machine. Die Texte der Serotones werden von A.J. Haynes geschrieben. In ihnen geht es oft um eine Beziehung zwischen dem Song-Ich und einem angesprochenen Du. Dabei kommen in ihren Songs meist ambivalente Gefühle zum Ausdruck. Es gibt Anzeichen für eine starke Anziehungskraft des Gegenüber, aber auch deutlich dunklere Seiten einer Beziehung. That's definitely true. And I mean, I think that just speaks to you. I mean, it's the reality. Ich glaube, wir haben überzogen romantische Vorstellungen von Liebesbeziehungen, aber ich finde die realistischere Sicht darauf viel interessanter. Du bist ja nicht gleich in jeden, den du kennenlernst, total verliebt. Du magst die Person vielleicht und kannst sie ertragen. Vielleicht findest du sie attraktiv, aber vielleicht geht sie dir auch total auf den Wecker. So ist die Realität nun mal. You know, like it's just, it's real, it's reality, you know? A.J. Haynes weiß, dass ihre Bandkollegen manchmal von ihren Texten gar nichts mitbekommen. I have no idea what the lyrics are sometimes, yeah. And that's okay. I mean, that's, it's fun to see what I can get away with. I'm really bad with lyrics in general, so don't take it personally. No, do I understand? Yeah, not, yes. Yeah. Das gelegentlich fehlende Textverständnis bei ihren Bandkollegen ist also gar kein Problem. Sie hat sogar Spaß daran zu sehen, womit sie dann alles durchkommt. Gitarrist Connor Davis will aber unbedingt klarstellen, dass er ganz allgemein so seine Probleme mit Songtexten hat. A.J. Haynes solle das also bitte nicht persönlich nehmen. Ich glaube, dass es sogar im Publikum Leute gibt, die von der Handlung des Songs nichts mitbekommen. Aber das müssen sie auch nicht. Hauptsache, sie mögen den Song und haben Spaß. Wer sich für die Songinhalte der Serotones interessiert und die Texte ihres Debütalbums liest, könnte in dem Song Kingdom Come bloß eine weitere Darstellung einer quälenden Zweierbeziehung sehen. Tatsächlich steckt aber mehr dahinter, und zwar ziemlich düsterer Stoff aus der Bibel. You talk about some dark shit, right? Yeah. There's the Bible. So it's a retelling of the David and Bathsheba narrative. Der Song ist eine neue Version der Geschichte von König David und Bathsheba. Die übliche Lehrmeinung ist, dass sie eine schändliche Frau ist. Und das ist bedauerlich, denn es stimmt nicht. Wenn man die gesellschaftlichen Machtstrukturen von damals bedenkt, ist klar, dass sie hereingelegt wurde. Sie wurde vergewaltigt, nicht nur körperlich. Sie verlor ihren Ehemann, wurde dazu gezwungen, den Sohn eines anderen Mannes zu gebären und großzuziehen. In unserem Song erkennt sie, dass sie das tun muss, um nicht geköpft zu werden. Aber sie wehrt sich auch und sagt, wenn du mir das antust, brenne ich dein ganzes Königreich nieder, fick dich. Und der Song macht Spaß und man kann dazu tanzen. Sowas mag ich. Es wird da eine Geschichte erzählt, aber du musst davon nichts mitkriegen. Du kannst auch einfach nur dazu tanzen. Das ist völlig in Ordnung. You know, you can think that it's a fun dance song and that's completely fine with me, you know. Oh, Kingdom Come von den Saratones. Der Song, der die Geschichte von König David und Bathseba aus der Perspektive der Frau neu erzählt. Die Texterin, Sängerin und Gitarristin der Saratones hat eine Zeit lang Literatur- und Radiojournalismus an einer Highschool unterrichtet. Ich habe mal eine Unterrichtsreihe über Arthur Millers Drama Hexenjagd gemacht. Da haben wir auch andere Literatur über die Puritaner gelesen, zum Beispiel Young Goodman Brown von Nathaniel Hawthorne. Young Goodman Brown macht sich auf den Weg, um den Teufel zu treffen, im Wald. Ich bin immer froh, wenn ich dann Songs dazu finde, die mir einen persönlichen Bezug zu dieser Literatur eröffnen. Also spielte ich meinen Studenten Sympathy for the Devil vor. Das war perfekt. Wer hätte nicht Lust, sich viermal hintereinander am Tag Mick Jagger anzuhören und dafür noch bezahlt zu werden? Which is perfect. It's, you know, and who wouldn't want to listen to Mick Jagger four times in a row in a day for their job? So. Take a ticket, won't you take a ride, baby? You can meet me on the other side, baby. Coming closer and I'll have you singing. I sound alive. Cast those demons out and cast your spell, baby. I don't know you, but I know you well, baby. Count those rings around La Luna, spinning. I sound alive. Da-da-dee-da. This whole Puritan ideology is, I don't know, I feel like as Americans it's part of our culture. Diese Epoche des Puritanismus und diese Ideologie ist Teil unserer amerikanischen Kultur. Wir versuchen das zu ignorieren, dabei ist es eigentlich total auffällig. Die dauernde Beschäftigung damit, was die anderen wohl mit ihren, um es mal nett zu formulieren, intimen Körperregionen anstellen. Die Tabuisierung von Dunkelheit. Und es gibt immer noch diese Furcht vor der Wildnis. Das sind alles ganz klar puritanische Empfindungen. Und deshalb glaube ich, dass wir im Bereich der Musik noch viel Arbeit vor uns haben. Und als ich einmal eine Reihe über die Bürgerrechtsbewegung machte, half mir das zu erkennen, welche Rolle Musik in der Gesellschaft spielt, dass sie ein Mittel zur Veränderung sein kann. Not to speak so sterilely, but yeah, how music functions in society, how it is part of it, you know, as a means to change things. I mean, I think that a performance space, you're trying to create a space where people can feel comfortable. Wenn du auftrittst, versuchst du einen Ort zu erschaffen, an dem sich die Leute wohlfühlen können und vielleicht sogar Gefühle ausdrücken können, die sie sonst in ihrem Alltag gar nicht kennen. Das ist wie ein Ventil für sie und für uns auch. Das hat eine gesellschaftliche Funktion. Nina Simone hat mal gesagt, Musiker sollten sich so gut wie möglich mit ihrer eigenen Epoche befassen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jeder von uns hat da natürlich seinen individuellen Blickwinkel. Aber man sollte halt offen dafür sein, als Medium zu dienen. Eine andere Funktion von Musik hat der Free-Jazz-Saxophonist Albert Ayler einmal so zusammengefasst. Musik ist die heilende Kraft des Universums. Das mit der heilenden Kraft von Musik trifft es genau, auch außerhalb des Konzertsaals. Manchmal sitzt du allein zu Hause und dann berührt dich ein Lied plötzlich ganz besonders, weil es darin um etwas geht, das du auch erlebt hast. Die Musik ist dann ein Weg, damit klarzukommen, etwas daraus zu lernen oder deinen Frieden damit zu schließen. Nur ein Jahr nach Gründung der Band 2014 haben die Serotones einen Vertrag über 3 Alben bei Fat Possum Records unterschrieben. Ein ziemlicher Vertrauensvorschuss von einem Label, das die ersten Platten der erfolgreichen Roots-Rocker Black Keys veröffentlicht hat. Die Band fühlt sich bei der Firma wohl und lobt ihre Unterstützung. Trotzdem rät AJ Haynes allen jungen Bands, die Verträge mit Plattenfirmen unterschreiben wollen, sich zuerst einen guten Rechtsanwalt zu besorgen. Nach Veröffentlichung des ersten Albums im Mai dieses Jahres sind die Saratones fast ununterbrochen auf Tournee. Im Spätsommer spielten sie ihre drei ersten Konzerte in Deutschland, im europäischen Umland traten sie bei Festivals auf und nach einer ausgedehnten Nordamerika-Tournee im September und Oktober sind sie nach 3 Tagen Pause schon wieder in Europa. Als sie noch andere Berufe ausübten, hielten ihnen wohlwollende Arbeitgeber ihren Arbeitsplatz frei, damit sie kürzere auswärtige Engagements wahrnehmen und dann wieder in ihren Job zurück konnten. Diese Zeiten sind nun vorbei. Die Bandmitglieder sind alle gerade in einer Art Übergangsphase, berichtet die Sängerin. Well, we're all in this kind of in-between stage. Ich habe früher eine Vollzeitstelle als Lehrerin gehabt, aber die habe ich dann aufgegeben, weil ich das nicht mehr mit all dem anderen zusammen hinbekam. Jetzt ist das eine ziemliche Plackerei, aber irgendwie schafft man es. Ich arbeite freiberuflich als Autorin und besorge mir Aufträge. Ich gebe Privatunterricht und arbeite als Beraterin und nutze halt alle anderen Fähigkeiten, die ich sonst noch habe. Wir alle machen das, damit wir finanziell klarkommen. So hart habe ich noch nie gearbeitet und ich war früher Lehrerin, das heißt also schon etwas. It's the hardest work I've ever done and I was a teacher, so that's saying a lot. We juggled both for years. And recently we're on the road so much that it's not even an issue. Wir haben jahrelang Musik und normale Jobs kombiniert, aber in letzter Zeit sind wir so lange unterwegs, dass das gar kein Thema mehr ist. Diese Tour dauert 3 Monate, glaube ich. Normalerweise sind wir nur ein paar Wochen zu Hause und dann machen wir uns schon wieder auf den Weg. So, and you know, we're usually home for just a few weeks before we turn around and leave again. Not much sleep is going on. That's for sure. It's work. It really is work. It's fun. This is fun. Like it, right? It's fun. Right. What else are you gonna do? What else would I be doing? Viel Zeit für Schlaf haben die Saratones also nicht und harte Arbeit ist so eine Tournee auch, aber wenigstens eine, die Spaß macht. Neue Studioaufnahmen für das 2. Album sind auch schon geplant. Yeah, we're in the process of writing and getting. I mean, this has been a fucking whirlwind year and it's not even finished yet. Wir haben uns dieses Jahr wie in einem Wirbelwind gefühlt und es ist noch nicht einmal vorbei. Wir haben so viel Neues erlebt und sind ganz aufgeregt und wollen all das verarbeiten und etwas Neues daraus entstehen lassen. Wir befinden uns noch immer in der Phase, wo wir Songs schreiben. Und das heißt manchmal nur, dass wir die neuen Erfahrungen bei Konzerten bewusst wahrnehmen. Taking these new things in and playing shows and getting new experiences. Wir werden wahrscheinlich im Frühjahr 2017 neue Studioaufnahmen machen, wenn wir halt Zeit haben und nicht auf Tour sind. Das war Gospel aus der Rockgarage. Die US-Band Saratones, eine Sendung von Michael Frank. Schuss perfekt.